Guten Abend, verehrtes Publikum. Ich möchte Ihnen heute wieder einen Jürgen von Manger vortragen. Der Mann hat viele Facetten und in diesem Fall ist es der Karnevalist und es spricht ein Präsident aus dem Elberrat und eben der Karnevalist. Und jetzt geht es los. Präsident, Herold, hol uns den Adolf rein. Aber pass auf, dass du den richtigen erwischt. Den anderen wollen wir nicht mehr haben. Ja, ich bin doch noch nicht dran. Das war doch genau festgelegt. Da müsst ihr doch einmal die Reihenfolge einhalten. Komm, Dülf. Zier dich nicht, das Volk harrt deiner. Ich bin aber nicht dran. Das war doch abgemacht alles. Ich sollte nach dem jungen Mann mit der Mandoline. Aber am Anfang wolltest doch grad nicht. Wieso denn am Anfang? Ich doch nicht. Einbrecher habe ich genug gespielt, habe ich doch letzte Saison erst wieder die Pleite erlebt. Wer hat denn die Haut hingehalten all die Jahre? Ja, wissen wir ja, ist ja gut. Fang an. Oh nee, mir steht das aber langsam bis hier. Entschuldigen Sie bitte, Publikum, aber gehen Sie doch weg. Ich weiß ja, aus was für finstere Kanäle da wieder gegen mich geschossen wird. Ich kenne die Brüder hier im Verein lang genug, ja. Und einen Rat gebe ich dir jetzt, mein lieber Edwin. Du darfst nämlich nicht glauben, dass andere Leute nicht wahr. Mit allen anderen kannst du sowas vielleicht machen, ne? Aber mit mir nicht. Da hast du aber schief dich gewickelt, musst du nämlich früher aufstehen, kann ich nur mal sagen. Dann werde ich hier nämlich mal ein paar Sachen publik machen, werde ich das Kind aber beim Namen nennen. Wenn du es nicht anders haben willst, wird hier im Verein endlich Tabula Rasa gemacht. Da waren sowieso schon allerhand Leute, warten hier drauf. Dann muss die schmutzige Wäsche doch mal dran glauben, nicht wahr? Ist doch wahr. Wir wollen heute fröhlich sein und die Sorgen des Alltags über Bord werfen und nicht solche Sachen. Aber was ich in dem Verein schon hab runterschlucken müssen, nein, nein, nein. Ein Präsident, der nicht unparteilich sein kann, der soll abtreten. Sie müssen bloß mal darauf achten, andere bringen blöde Witze und kriegen Tusch auf Tusch. Erst neulich bei der Eröffnungssitzung ein gewisser Herr Präsident mit seinem Solo-Vortrag. Ja, ich habe nicht lachen müssen, tut mir leid. Aber 38 Mal Tusch geschält. Ja, 38 Mal habe ich den Tusch gezählt, die Tusche. Und ich hatte die schönsten Pointen, hatte wirklich fleißig gesucht und gestöbert, Witze hintereinander und kein Tusch. Wo gibt's denn sowas, Mann? Wissen Sie, ich hatte diese eine nette Sache von Klein Erna, hatte ich wunderbar auf Tünnes und Scheel zurechtgebastelt. Ich kann Ihnen flüstern, das Publikum hat sich totgelacht. Die haben direkt gewirrt, aber die Musik blieb stumm. Naja, wenn der Präsident seinen Schwager in der Kapelle sitzen hat, weiß man ja, woher der Wind bläst. Nicht wahr? Jetzt ist der Vortrag bei anderen Vereinen, aber mit dem dicken Erfolg. Ja, das kann man wohl sagen. Sie sollen lieber mal die 10 Gebote durchlesen. Du sollst nicht stehlen. Aber ich meine, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, nicht wahr? Das war schon immer meine Devise. Ich bin so alt geworden im Karneval, da kann man mir doch nicht ein Mensch wie der da oben, ist mir doch viel zu dumm, der Mann. Sowas will ein Präsident sein, Junge, Junge, kannst du mal sehen. Jetzt hör mal endlich auf. Das kannst du doch nicht hier vor dem ganzen Publikum machen. Das kann ich nicht, siehst du, hörst du doch, dass ich das kann. Chora Publikum, das ist mir doch egal. Dann musst du nämlich mal erst deine Pflichten als Präsident, ja, die kenn ich ja. Naja. Nein, die kennst du nicht. Da haben sich andere schon drüber beschwert. Ein Präsident, der den Tusch nicht gerecht verteilt, der soll abtreten. Das ist unanständig. Das sage ich dir ins Gesicht. So, jetzt sag mal den Solo-Vortrag an. Ich will jetzt in die Bütt. Wenn einer Strauß sucht, da kann der Gerechte nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Los, sag mich an, sonst mache ich es selber. Meine lieben Närrinnen und Narren, zu uns kommt jetzt ein Mann, der Ihnen sicher kein Unbekannter mehr ist und der nun weiter Ihr Zwerchfell strapazieren will. Empfangen Sie ihn mit dem Beifall, den er verdient. Er bringt ihn, Augenblick, wo habe ich denn seinen Zettel? Ach, hier ist er ja. Augenblick, da, ja, also ein Geleitwort durchgebracht, dargebracht und durchgebracht unsere Jugend und dem Nachwuchs. Ich weiß, dass du mich nicht gern ansagst, aber das Publikum hört mich vielleicht lieber an als wie dich. So, jetzt sage ich das. Meine lieben Narren und Narren, ach, ich bin noch ganz, müssen Sie schon mal entschuldigen. Ich hatte mir so schön den Anfang zurechtgelegt. Jetzt ist alles per Du. Am liebsten käme ich noch mal frischer rein. Aber das dauert dann zu lange. Ne, ist das ein Ärger. Meine lieben Närrinnen und Narren, goldige Mitmenschen. Siehste, da habe ich mir auch eine lustige Floskel ausgedacht. Und jetzt ist alles weg. Ich weiß es auch nicht. Wie soll man denn da noch einen Vortrag bestreiten, wenn so ein Mann einen ganz durcheinander bringt? Ich habe schließlich einen Namen zu ruinieren als Karnevalist. Junge, Junge. Also, meine lieben Närrinnen, Narren und goldige Narralesen, so jetzt, das war's nämlich. Gestatten Sie mir bitte, dass ich heute einmal meinen Vortrag speziell an die Jugend richte, die ja in der heutigen Massengesellschaft manchmal gar nicht mehr weiß, wo sie den Frohsinn der Alten noch suchen soll. Ich erlebe doch immer wieder, dass junge Menschen mich um Rat fragen. Ja, wie machst du das nur? Wo nimmst du nur deinen Humor, deine Fröhlichkeit und so viel erheiternden Ulk her? Dann erzähle ich denen eine kleine Geschichte, wie ich mir damals meine ersten karnevalistischen Spuren verdiente. Da kam seinerzeit, ich war als junger Pfand in Euskirchen in der Lehre, da kam eines Tages der Ferdi Müller zu mir. Das war ein alterfahrener Karnevalist, den die Ältesten unter ihnen sicher noch kennen. Der hatte diese berühmte Nummer, wo er durch den Saal auftrat mit drohend geschwungenem Nudelholz und suchte er seine Alte, weil er die wohl mal vertrimmen wollte. Nach allerhand Irrung und Wirrung landet er dann auf der Bühne und da steht plötzlich seine Schwiegermutter vor ihm und sagt, gibst du mir wohl das Holz? Sonst habt ihr Sonntag keine Kuchen. Er gibt ihr arglos das Ding und ja, da kommt auch schon seine Frau hinterm Vorhang heraus und jetzt die zwei Weiber gehen aber auf ihn los und das Chora-Publikum verkasemaseulen. Also das war immer ganz gelungen, wirklich zu nett, was man da miterlebt hat. Ja, und dieser Ferdi Müller, der war zu der Zeit Präsident von einer kleineren, aber sehr gut renommierten Gesellschaft, die leider durch die Kriegswirren dann weitergegangen ist, damals aber, wie gesagt, noch in Blüte stand. Der kam also zu mir und fragte mich, ob ich nicht bei ihm auftreten wolle. Ich sollte dann mit einem Solo-Vortrag sogar als Nummer 1 platziert werden. Kannst du mal sehen. Nun, meine Närrin und Narren, die können sich vorstellen, ich mit meinem Karnevalistenblut, ich sagte natürlich, ja sicher. Und dann habe ich so an dem großen Tag entgegengezittert. Ich gebe das hier ganz offen zu. Ich habe 3 Tage vor dem Auftritt vor Angst wie tot im Bett gelegen. Nicht Speise noch Trank wollten mir mehr munden. Vorher sieht das nämlich immer schön aus. Aber wenn dann das Publikum diese aufgerissene Drache so vor einem sitzt, dann heißt es doch Hic Rhodos, Hic Salta. Oh Junge, du nein. Dann ist das nämlich schon zu spät und geht einem aber ein gewisser Körperteil ganz lecker mit Grundeis, kann ich Ihnen sagen. Naja, den Tag, wie ich nun ankam, war ein Herr vom Vorstand, der sagte gleich, den Saal haben wir gerammelt voll, kurz und knapp, zünden, Sie müssen die Leute kriegen. Und dann kam ein anderer Herr, nahm mich sehr freundlich in Empfang und führte mich, wo ich auf meinen Auftritt warten sollte, auf ein Pissoir. Da warteten auch schon die Ehrenjungfrauen auf ihren Auftritt, so kurz geschürzt und froh bewegt, also wirklich eine Atmosphäre, wie man das nicht alle Tage erlebt, Junge, Junge. In dem wurde bereits mein Name angekündigt, Büttenmarsch gespielt, die Mädchen marschierten los, mich immer in ihrer holden Mitte. Meine Verwandten sagten später, ich wäre kalkweiß gewesen, wäre ganz knieweich durch den Saal geschlottert. Ob's stimmt, ich weiß es nicht. Jedenfalls gelangte ich glücklich aufs Podium und hab da meinen Ulk gemacht, meine Witzraketen abgeschossen. Ich konnte auch bemerken, wie ich ankam. Vorn einem saß ein Herr, der hat erst überhaupt nicht gelacht, aber dann konnte er doch nicht anders und hat da ebenfalls ach, seinen Applaus reichlich mir gespendet. Ja, meine Lieben, warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil das Publikum ist ja heutzutage viel zu wenig, sieht es, was hinter dem Frohsinn für eine harte Arbeit steckt. Und wenn ich auf mein Leben und Wirken zurückblicke, das des Karnevals Leid und Lust ja in vollen Zügen genossen hat, das ist aber jetzt keine schleichende Werbung für die Bundesbahn. Volle Züge, das ist gut. Könnte man richtig mal irgendwo einbauen, wenn ich heute sagen sollte, was ist Menschenglück, dann würde ich sagen, nach dem Auftritt, wenn du dich hinter alles hinter dich gebracht hast, wieder auf diesem gewissen Örtchen zu stehen, die vorgestimmten Menschen um dich rum Links und rechts von dir stehen sie da und mit der anderen Hand schlagen sie dich auf die Schulter und sagen, bravo, mein Junge, das hast du gut gemacht. Das waren doch keine alten Witze, sondern man hat sie kaum wiedererkannt. Ja, nun der eine oder andere von Ihnen wird gehofft haben, ich bringe heute einen meiner beliebten Vorträge, wird gedacht haben, jetzt kannst du dich mal wieder kringeln vor Vergnügen. Aber da muss ich Sie leider enttäuschen. Ich möchte diesmal die Stillen im Lande, also die Stillen im Lande, die möchte ich bei die Stillen im Lande mit vereint sein. Mein Anliegen war heute nicht Publikumsgunst, sondern ich will unserer Jugend, seien es nur angehenden Krätzchensänger oder Wortvorträge, also die Jungkarnevalisten will ich einmal an die Hand nehmen und die auf den Hügel führen in des Frohsinns Land. Dort möchte ich ihnen die weite Schönheit sagen und ihnen zurufen, da, mach es dir untertan. Sie kennen vielleicht die wunderschönen Sachen von dem Dichter Matthias Claudius, der auch sein Söhnchen, ja, was wollte ich noch sagen, der auch sein Söhnchen, ja, das geht ja weiter, an die Hand nimmt und ihm dieses Leben, sprich, so in die Ohren bläst. Wie recht hat der Mann doch gehabt hier, vom Herzen muss es kommen, zum Herzen muss es gehen, sonst ist sowieso nichts zu machen, glauben Sie mir das. Ja, wenn nämlich der Karnevalist abends in seinem stillen Kämmerlein liegt, so habe ich immer nach dem Auftritt gehalten, dies laute, das liegt mir sowieso nicht, dann kommt der zweite Teil der Tragödie. Dann geht man hinterher mit sich ins Gericht und fragt man sich, hast du heute das bewerkstelligt, dass du deinen Mitmenschen durch deinen Frohsinn, durch deine Narretei so viel mitgeteilt hast, dass sie aber nun wirklich für ein ganzes Jahr genug haben? Und dann musst du antworten können, jawohl, du hast, wie du aus der Bütt kamst, das Leuchten in den Augen gesehen. Das hast du erkannt und du weißt Bescheid. Und somit, meine Lieben, will ich auch Ihre Sympathie nicht durch zu viele Worte aufs Spiel setzen. Ich wollte Ihnen den Weg weisen und vielleicht ist es sogar in gewisse Präsidentenohren geklungen. Das wäre dann der schönste Erfolg für meine Mühe gewesen. In diesem Sinne rufe ich hinzu, dem Frohsinn und der Heiterkeit, dem war heut dies mein Lied geweiht. Und damit Alaaf und Hilau und Bützchen für die Damen und es lebe hoch in alle Zeit der Frohsinn und die Heiterkeit. Ach so, das hatten wir ja schon. Naja, doppelt gemoppelt hält besser. Also bleiben Sie gesund. Alaaf und Hello! Und nun auf Wiedersehen!